Well, thank you so much for the opportunity of coming and being here. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sein, kommen zu dürfen. I thank God for this church and what the Lord is doing here. Ich danke Gott für diese Gemeinde und dafür, was der Herr hier tut. And we have been here on several occasions. Wir waren hier schon einige Male. And so I greet you in the name that's above every name. Also begrüße ich euch im Namen, der über allen anderen Namen steht. In the name where one day every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is the Lord. Der Name, in dem sich eines Tages alle Knie beugen werden und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. And we have other Luther Rice University students in this congregation. Wir haben noch weitere Luther Rice Schüler, Studenten in dieser Versammlung. And it is so good to be with you and to greet you and have the opportunity just to renew our fellowship. Und es ist wirklich gut hier zu sein, euch begrüßen zu können und unsere Gemeinschaft wieder zu erneuern. We came to Europe in January of this year. Wir sind im Jänner dieses Jahres nach Europa gekommen. And we've been in Hungary and over to Romania. Und wir waren schon in Ungarn und auch in Rumänien. And here in Austria. Und auch in Österreich. And being from Atlanta, Georgia. Und da ich aus Atlanta, Georgia komme, we love the snow. Daher lieben wir den Schnee. And I want to thank you for fulfilling what you advertise about January with the snow here. Ich möchte euch herzlich bedanken für all das, was ihr bewerbt, den ganzen Schnee, den es hier im Jänner gibt. Been somewhat overwhelming to us. Es war etwas überwältigend für uns. I want to thank you for the snow fence that you put up on the highway, so it will not blow over on the highway. Möchte euch danken für diese ganzen Windschutzzäune, die ihr aufgestellt habt, damit die Schneeverwehungen nicht die Autobahn. And I assure you, the snow has not really been a problem for us this time. Und ich kann euch ja versichern, dass der Schnee dieses Monat noch kein großes Problem für uns war. You keep your highways clear and the walkways clear. Haltet eure Autobahnen immer schön sauber und frei. And it's been interesting what you folks do over here. Und es ist wirklich interessant, was ihr hier drüben so macht. It's good to have your pastor, Pastor Rob and Mary, visit in our home. Es war sehr schön, dass Pastor Rob und seine Frau Mary bei uns zu Hause waren auf Besuch. We love them dearly. We thank God for them. Wir lieben sie sehr und wir danken Gott für sie. I like being around Pastor Rob. Und ich bin gern in der Nähe von Pastor Rob. Because the more I'm around him, denn je mehr ich in seiner Nähe bin, the more I cannot figure out how the South lost that war. Desto weniger verstehe ich, wie der Süden den Krieg verlieren konnte. You're from Nashville, brother. I stand amazed at how in the world. Also ich verstehe das einfach nicht, wie das. He stayed in my home about two or three days, and. Er war ungefähr zwei oder drei Tage bei mir zu Hause. And when he left, I said to my dear wife. Und als er wieder abfuhr, habe ich zu meiner Frau gesagt. How did we lose that thing, man? Wie haben wir nur diesen Krieg verloren? Well, it was good to have Brother Rob and Mary, and then to see our dear friends Brian and Pearl and all of you. Aber es war gut, sie hier wiederzusehen, auch Brian und Pearl. I've come to open up the Word of God today. Ich bin heute gekommen, um das Wort Gottes zu öffnen. And I do not have any hidden agenda. Und ich habe keine verborgene Agenda. But I want to encourage your heart with what God's doing around the world today. Aber ich möchte euer Herz damit ermutigen, was Gott in der ganzen Welt tut. And it is an exciting time to be alive to preach the gospel of Jesus Christ. Es ist eine aufregende Zeit, um am Leben zu sein und das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. This past November, my wife and I were in Africa. Im letzten November waren meine Frau und ich in Afrika. In Europe, in this month of January. Und eben jetzt im Jänner in Europa. We'll be in Jamaica in February. Im Februar werden wir in Jamaika sein. And then back to Europe in April. April werden wir dann wieder hier in Europa sein. Because I am excited about what God is doing around the world. Denn ich bin ziemlich aufgeregt über das, was Gott in der ganzen Welt tut. And I want you to know that the Church of Jesus Christ is alive and well on the planet Earth. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass die Gemeinde Jesu Christi gesund und dass es ihr gut geht auf der ganzen Welt. And I want to encourage you this morning. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen. When I was with you last time, als ich das letzte Mal hier war, your pastor had just returned from a time of evaluating and seeking a word from the Lord. War euer Pastor gerade da? Zurückgekehrt davon, Dinge zu beurteilen und auch ein Wort vom Herrn zu empfangen. And I was greatly challenged by his vision for this congregation. Und ich wurde sehr stark herausgefordert für seine Vision für diese Gemeinde hier. And I want to say publicly, I left this auditorium when I was with you and listened to the man of God. Und ich möchte bekennen, ich bin aus diesem Saal rausgegangen, als ich diesem Mann Gottes zugehört hatte. Man, I was so excited about what God was going to do here. Ich war so aufgeregt über das, was Gott hier tun würde in Zukunft. I said to my wife as we were making our way back to the hotel. Ich habe zu meiner Frau gesagt, auf dem Weg zurück ins Hotel. Boy, what a great church this church in Vienna is. Wahnsinn, was für eine unglaubliche Gemeinde diese Gemeinde hier in Wien and ist. And what a great leader this man of God. Und was für ein großartiger Leiter dieser Mann Gottes. And I was so excited. Und ich war so aufgeregt darüber. I felt like I could charge hell with a water gun. Und ich habe mich so gefühlt, als ob ich die Hölle mit einer Spritzpistole herausfordern könnte. Knowing that the victory is ours. Denn ich habe gewusst, der Sieg würde unser sein. And who Jesus is. Und auch wer Jesus ist. So I want you to open your Bibles this morning to the book of Acts. Und so möchte ich, dass ihr heute Morgen die Apostelgeschichte aufschlagt. Acts chapter 2. Apostelgeschichte Kapitel 2. And if you're fortunate to have your own Bible, you're part of the world that is blessed indeed, because most do not have a copy personally. Und wenn ihr eine Bibel besitzt, gehört ihr zu dem Teil der Welt, die sich glücklich schätzen kann, denn der Großteil der Welt hat keine Bibel. And so you have this book, and I thank God for it. I believe the Bible. Und so habt ihr dieses Buch. Ich preise Gott dafür. To be the infallible, inerrant, inspired Word of God. Und ich glaube, dass die Bibel das inspirierte und fehlerfreie Wort Gottes ist. I want to challenge you this morning. Ich möchte euch heute Morgen herausfordern. On realizing the dream. Den Traum zu realisieren. And letting the dream become reality. Und zulassen, dass der Traum Wirklichkeit wird. When your pastor shared with you the vision that God had given him. Wenn, also als euer Pastor die Vision mit euch geteilt hat, die Gott ihm gegeben hat. It's a dream. Dann ist das ein Traum. And then that dream is gonna become reality. Und eines Tages wird dieser Traum Wirklichkeit werden. I was a pastor for 35 years. Ich war 35 Jahre lang Pastor. And pastored 4 churches during that length of time. Und habe in dieser Zeitspanne 4 Gemeinden betreut. And in my last church, I was their pastor for 20 years. Und in meiner letzten Gemeinde war ich 20 Jahre lang der Pastor. And I always wanted to start a church. Und es war immer mein Wunsch, eine Gemeinde neu zu beginnen. And the Lord enabled us to do that. Und der Herr hat uns eben die Möglichkeit gegeben, genau das zu tun. We met in a school building for 18 months. Wir haben uns 18 Monate lang in einem Schulgebäude getroffen. With a handful of people. Mit nur einer Handvoll Menschen. And over a period of 20 years. Und über einen Zeitraum von 20 Jahren. We saw the Holy Spirit of God. Haben wir gesehen, wie der Heilige Geist Gottes. Take that small group of people. Diese kleine Gruppe von Menschen nahm. And multiply them into a congregation. Und sie multipliziert hat in eine Versammlung am Schluss, where there would be between 15 and 1700 people every Sunday morning. Wo ungefähr 1500 bis 1700 Menschen jeden Sonntagvormittag kamen. We saw the Lord do that. Wir haben gesehen, wie der Herr das getan hat. I don't think there's anything more exciting. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas Aufregenderes gibt, than to watch the Holy Spirit als zuzuschauen, build the church. Wie der Heilige Geist die Gemeinde baut. And he wants to build this church. Und er möchte auch diese Gemeinde hier bauen. My, this place is filled today. So wie dieser Raum heute gefüllt ist. Pastor Rob was talking about the renovation. Und Pastor Rob über die Renovation gesprochen hat. And the things that you're gonna do. Und die Dinge, die ihr vorhabt. To reach not only this city. Nicht nur um diese Stadt zu erreichen. But to touch Europe. Sondern auch Europa anzurühren. In the name of the Lord Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. For that dream to become reality, damit dieser Traum Wirklichkeit wird, there are two biblical principles that must apply. Gibt es zwei biblische Prinzipien, die man anwenden muss. And we find them in the book of Acts. Und wir finden beide in der Apostelgeschichte. Number one, das erste Prinzip is this, ist folgendes. For your dream to become reality, damit euer Traum Wirklichkeit wird, there must be the willingness, muss es die Bereitschaft geben, to follow authoritative leadership. Um einer autoritativen Leiterschaft zu folgen. And that authoritative leadership is threefold. Und diese Leiterschaft besteht aus drei Dingen. Number one, erstens, under authoritative leadership, der erste Aspekt einer autoritativen Leiterschaft is the understanding, ist das Verständnis, that the Bible is the light. Dass die Bibel das Licht ist. In Acts chapter 2, in Apostelgeschichte 2, when this church was being developed, als diese Gemeinde im Entstehen war, I find in verse 16, finde ich da im Vers 16, where Peter is preaching, und Petrus predigt hier, and he refers to the prophet Joel. Und er bezieht sich auf den Propheten Joel. In verse 25, he refers to David. In Vers 25 bezieht er sich auf David. The Bible in the Old Testament. Die Bibel und das Alte Testament. That which Peter was quoting as he preached. Waren die Dinge, die Petrus zitiert hat, während er predigte. For your dream to become reality. Damit euer Traum Wirklichkeit there will be wird, the authoritative leadership, wird es eine autoritative Leiterschaft where geben, the Bible, the Word of God, wo die Bibel, also das Wort Gottes, becomes the light. Das Licht wird. You hold it high. Man hält sie hoch. You teach it. Man predigt sie. You preach it. Und lehrt sie. You live it. Man lebt es. There's not another book like this book. Es gibt nicht ein anderes Buch, das so ist wie dieses. The Bible, the Word of God. Die Bibel, das Wort Gottes. Tyrants down through the ages. Tyrants, there are those down through the ages. Also Tyrannen wollten die Bibel vernichten durch alle Zeitalter hindurch. That have tried to take away from the Word of God. Sie haben versucht, das Wort Gottes zu entfernen. Liberal scholars have said it is all not true. Some things in it are not true. Liberale Theologen haben gemeint, dass Teile davon nicht wahr wären. And yet it still stands. Und trotzdem steht sie immer noch da. Yesterday Brian was taking my wife and I to a restaurant. Gestern hat Brian und seine Frau mich und meine Frau ausgeführt in ein Restaurant. And I wouldn't encourage you to go back there and mention his name. Und ich rate euch nicht dorthin zu gehen und seinen Namen zu erwähnen. We were asked to leave. Wir wurden gebeten zu gehen. But he took me by a place where Hitler spoke here in your city of Vienna. Aber er hat mich an einen Ort geführt, wo Adolf Hitler gesprochen hat, hier in eurer Stadt. And I thought. Und mein Gedanke war. Here this madman. Hier ist dieser Verrückte. Denouncing the church. Der die Gemeinde leugnet. But he is dead. Denunziert, aber er ist tot. And the church is living. Und die Gemeinde lebt immer noch. Glory to his name. Ehre sei seinem Namen. In the city of Oradea, Romania. In Oradea in Rumänien. We went through that city last week. Wir fuhren letzte Woche durch diese Stadt. And every time I do, I'm reminded of what transpired in Emmanuel Baptist Church there. Und jedes Mal, wenn ich da durchfahre, denke ich daran, was eine Baptistengemeinde dort inspiriert hat. A huge church running over 3,000 people. Eine große Gemeinde mit über 3,000 Gemeindegliedern. And I've preached there, and it's a great experience. Und ich habe dort gepredigt, und es war eine großartige Erfahrung. When they dedicated the building that took place after the revolution. Als sie das Gebäude einweihten, und das war nach der Revolution. They invited some of the city officials to come down. Haben sie ein paar Leute aus der Stadtregierung eingeladen, um dabei zu sein. And to be a part of the celebration. Um eben dabei zu sein bei dieser Feierlichkeit. One was a communist that was an atheist. Einer davon war ein Kommunist, der Atheist war. He had to have something kind to say about this new building. Aber er sollte ihm etwas Freundliches über dieses Gebäude sagen. He asked one of his associates to get him something to say. Und er hat einen seiner Assistenten gefragt, ob er nicht ihm etwas Nettes auftreiben könnte, das er sagen könnte. The associate found the place in the Bible, und der Kollege hat eben eine Bibelstelle gefunden, where the Bible says, wo die Bibel sagt, upon this rock I will build my church, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. And the gates of hell shall not prevail against it. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. I want to tell you the gates of hell cannot stop the moving of the Holy Spirit of God. Ich sage euch, die Pforten der Hölle können das Wirken des Heiligen Geistes nicht aufhalten. Authoritative leadership means that the Bible is your light. Autoritative Leiterschaft bedeutet, dass die Bibel dein Licht ist. But it also means that Jesus is the Lord. Aber es bedeutet auch, dass Jesus der Herr ist. In verse 36. In Vers 36. When Peter was preaching, als Petrus gepredigt hat, he said, therefore let all the house of Israel know assuredly, da sagt er, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, that God hath made that same Jesus, whom you've crucified, both Lord and Christ. Dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesus is referred to as Savior 24 times. Auf Jesus wird 24 Mal als Retter Bezug genommen. But he is referred to as Lord 434 times. Aber als Herr wird 444 Mal bezeichnet. The overwhelming evidence is that Jesus Christ is Lord. Die überwältigende Tatsache ist, dass Jesus Christus Herr ist. You cannot take Jesus for what he gives. Man kann nicht Jesus nur so sehen als jemand, der etwas gibt. Until you take Jesus for who he is. Bevor du nicht verstanden hast, dass Jesus was Jesus wirklich ist. He is the Lord. Und das ist, er ist der Herr. In the book of Colossians chapter 1 verse 18. Im Kolosserbrief 1:18. The Bible says that he is the head of the church. Sagt die Bibel, dass er das Haupt der Gemeinde ist. I've got news for you. Und ich habe Neuigkeiten für euch. This is not your church. Das ist nicht eure Gemeinde. This church belongs to the Lord Jesus Christ. Diese Gemeinde gehört dem Herrn Jesus Christus. It is his bride. Es ist seine Braut. He referred to it as his bride. Er hat sie so genannt, als Braut bezeichnet. And he is Lord. Und er ist der Herr. I refer often to my bride. Ich beziehe mich oft auf meine Braut. And John Newton was right when he said. Und John Newton hatte recht, als er sagte, that his wife Mary, dass seine Frau Mary, dass wenn er in ihr Zimmer ging und sie war nicht darinnen, it seemed the room was unfinished. Dann hat es den Anschein, als ob dieses Zimmer noch nicht fertig war. He had such love for his bride, er hatte eine so große Liebe für seine Braut. That slave trader, dieser Sklavenhändler, who continued in the slave trade 10 years after he was converted. Der 10 Jahre weitergemacht hat im Sklavenhandel, nachdem er bekehrt war. Who penned the words of Amazing Grace 25 years after he was converted. Der Amazing Grace dieses Lied geschrieben hat 25 Jahre nach seiner Bekehrung. And pastored for 35 years. Und 35 Jahre lang als Pastor gearbeitet hat. Made much over his bride. Er hat sehr viel von seiner Braut gehalten. I want to tell you, she's my bride. Ich möchte euch sagen, sie ist meine Braut. Going on 52 years, seit she's my bride. 52 Jahren ist sie meine Braut. Now, it does not bother me when you level your criticisms to me. Nun, es stört mich nicht, wenn ihr mich kritisiert. Being a pastor for all these years, I've just gotten sort of accustomed to it. So viele Jahre als Pastor, da hat man sich schon daran gewöhnt. I've said to young preachers, being a pastor wouldn't be a bad job if you didn't have to fool with people. Und ich habe schon jungen Predigern gesagt, dass Pastor wäre kein schlechter Beruf, wenn man nicht ständig mit Leuten zu tun hätte. But I've been cursed out 3 to 4 times because of the gospel. Aber ich bin schon 3 oder 4 Mal verflucht worden um des Evangeliums willen. One was on a Sunday morning, Pastor, and in our church, I always liked to receive those who came, and then we would turn them over to counselors. Einmal war an einem Sonntagvormittag, und in meiner Gemeinde war es so, dass wir Leute willkommen geheißen haben vorne und sie dann auch an Seelsorger weitergeleitet haben. And I had a way of asking a question when someone would come. Und ich hatte da immer so eine Frage, die ich stellte, wenn jemand nach vorne kam. And the question would be, and why have you come? Und die Frage war, und warum bist du jetzt gekommen? Well, I asked that man that question that day. Und ich habe diesem Mann an diesem Morgen diese Frage gestellt. And in front of that congregation, und vor der ganzen Versammlung, he proceeded to cuss me out. Hat er angefangen, mich zu fluchen. See, cussing is a southern term in America. Also cussen ist eben ein Ausdruck aus den Südstaaten. There's a difference in a cursing and a cussing. Es gibt einen Unterschied zwischen cursing und cussing. And he was a cussing me. Und er hat mich gekusst. Boy. Und das ist eben noch schlimmer. I got a great profound statement though, I tell you. It so profound. Und ich hatte da eine wirklich sehr profunde Aussage. I looked at him and I said, und ich habe ihm in die Augen geschaut und habe gesagt, now sir, I assume something I've said has offended you. Mein Herr, ich nehme an, dass irgendetwas, was ich gesagt habe, es Ihnen Anstoß gegeben hat. Boy, I was exactly right with that assumption. Und ich war wirklich genau auf Kurs mit dieser Annahme. My life has been threatened. Mein Leben wurde bedroht. I've had 3 to 4 people spit in my face because of the gospel. Ich hatte auch schon den Fall, dass mich 3 oder 4 Leute angespuckt haben um des Evangeliums willen. One was a man. I tried to witness to him on a Saturday. Einer war ein Mann. Ich habe versucht, ihm Zeugnis zu geben. Es war an einem Samstag. And he had been eating cornbread. Und er hatte also Maisbrot gegessen. And, wasn't so much Pastor Rob that he spit in my face. Es war nicht nur der Tatsache, dass er mir ins Gesicht gespuckt hat. The fact that he'd been eating cornbread and got cornbread all Aber die Sache war eben, dass dieses Maisbrot überall in meinem Gesicht und auf der Kleidung war. That bothered me a little bit. Und das hat mich eigentlich noch mehr gestört. See, but I want to tell you, you will not touch my bride. Aber ich kann euch eins sagen, meine Braut werdet ihr nicht anrühren. For the moment you do that, denn in dem Moment, wo er das tut, I come after you. Dann gehe ich euch nach. And I'll clean your clock. Und ich werde euch zurechtrichten. Brothers and sisters, the Church of Jesus Christ is his bride. Ich möchte euch eins sagen, Brüder und Schwestern, dass die Gemeinde die Braut Jesu Christi ist. I am not going to be a hindrance to his church. Und ich werde kein Hindernis sein für seine Gemeinde. When Paul was saved and converted on the road to Damascus, als Paulus gerettet wurde auf dem Weg nach Damaskus, and was going out to persecute the Christians, und gerade dabei war, die Christen zu verfolgen, Jesus said to him, Paul, why are you persecuting me? Hat Jesus zu ihm gesagt, Paul oder Saul, warum verfolgst du mich? Jesus, I'm not persecuting you, I'm just going after the church. Na Jesus, ich verfolge nicht dich, ich verfolge nur diese Gemeinde. Well, I want you to know, when you go after the church, you go after him. Nun, ich möchte, dass ihr wisst, versteht, dass wenn ihr die Gemeinde verfolgt, dann verfolgt ihr Christus. Because the Church of Jesus Christ is his bride. Weil die Gemeinde Jesu Christi seine Braut ist. And therefore he is the Lord. Und daher ist er der Herr. The Bible is the light. Die Bibel ist das Licht. Jesus is the Lord. Und Jesus ist der Herr. And the pastor is the leader. Und der Pastor ist der Leiter. You'll find in verse 14. Ihr findet auch in Vers 14. The Bible says, but Peter. Da steht Petrus. Now, of all they could have selected. Von all den Menschen, die sie hätten aussuchen können. He would have been my last choice. Da wäre er meine letzte Wahl gewesen. One of the reasons I like to be around Brian and Pastor Rob. Einer meiner Lieblingsgründe, warum ich gerne mit Brian und Pastor Rob zusammen bin. They make me feel and realize how really sharp and great I really am. Sie geben mir das Gefühl, wie super und schlau ich doch wirklich bin. I'm telling you, they do more to build up my ego than anything. Sie machen mehr, um mein Ego aufzubauen als irgendetwas anderes. Because I simply conclude. Weil ich schlussfolgere einfach. Boy, I am just not on that level, man. Ich denke einfach, ich bin einfach nicht auf diesem Niveau. But now watch. I want to tell you, if the Bible is the light, ich möchte euch sagen, wenn die Bibel das Licht ist, and Jesus is the Lord, und Jesus der Herr ist, then the pastor is the leader. Dann ist der Pastor auch der Leiter. And I want to tell you, God has given you a great man of God and a great woman to lead this congregation. Möchte euch sagen, dass Gott euch einen wunderbaren Mann und eine wunderbare Frau zur Führung gegeben hat. Und ich danke Gott für ihn. You'll say, well, he has weaknesses. Ihr sagt vielleicht, nun, er hat aber Schwächen. You're telling me I live with him. He stayed in my house 2 or 3 days. Das braucht ihr mir nicht sagen. Er war bei mir zu Hause 3 Tage lang. I mean, I can give you a few more you don't know. Ich kann euch noch ein paar Fehler aufzählen, die ihr noch nicht kennt. I mean, I can help you a whole heap with that. Ich kann euch einen ganzen Haufen davon sagen. Look, the man of God. Aber die Sache ist die, der Mann Gottes. That has the Bible as the light. Hat die Bibel als das Licht. And Jesus as the Lord. Und Jesus als den Herrn. He becomes the leader. Er wird der Leiter. Peter was selected. Petrus wurde auserwählt. If I had been chairman of that pulpit committee, I would have never. Appointed him. Wenn ich der Vorsitzende dieses Ausschusses gewesen wäre, ich hätte ihn nie vorgeschlagen. Er wäre ganz unten auf der Prioritätenliste. Man, he can't write, although he got some stuff in the Word of God, but he can't write logically. Aber ich meine, logisch wäre er nicht dran gewesen. Now Paul was a scholar. Paulus war ein Schriftgelehrter. And he would write very logically. Und er hat da sehr logisch argumentiert und aufgeschrieben. Not this guy. Aber nicht dieser Mann. Man, in one verse, he's going in this direction. In einem Vers schreibt er in diese Richtung. And in the next verse, he's headed right over here. Und im anderen Vers schreibt er wieder ganz was anderes. Man, you got to read every word to find out what that guy's talking to you about. Aber man muss wirklich jedes Wort studieren, um herauszufinden, was dieser Mann sagen will. No logic. Keine Logik. And he did deny our Lord. Und er hat den Herrn auch verleugnet. But isn't it interesting? Aber interessant ist, when someone had to be selected to preach at Pentecost, als jemand da ausgewählt werden musste, um zu Pfingsten zu predigen, the Holy Spirit said, hat der Heilige Geist gesagt, have him speak. Er soll reden. I want to tell you in every congregation. Und ich möchte euch und jeder Gemeinde sagen. The Holy Spirit of God selects a leader. Der Heilige Geist wählt einen Leiter aus. And if you're going to realize your dream. Und wenn du deinen Traum Wirklichkeit werden lässt. And if your dream become reality. Und wenn dein Traum in Realität werden soll. You'll follow the leadership of the man of God. Dann wirst du der Leiterschaft des Mannes Gottes folgen. And let him lead. Und ihn führen lassen. I teach my grandchildren. Ich habe meine Enkelkinder gelehrt. And they get tired of hearing me say it. Und die werden schon müde, dass ich es immer wieder wiederhole. And they tell me that. Und sie sagen mir das auch. But I want it beat into their brain. Aber ich möchte, dass es wirklich hängen bleibt bei ihnen. Leaders lead. Die Führer führen. I have a philosophy in my life. Ich habe eine Philosophie in meinem Leben. Either you follow me, entweder du folgst mir nach. Or you lead me, oder du führst mich. Or get out of my way. Oder geh mir aus dem Weg. It ought to be one or the other. Es muss eins von beiden sein. I want to tell you, ladies and gentlemen, in the perilous days in which we're living. Und ich möchte euch sagen, in diesen gefährlichen Zeiten, in denen wir heute leben, we need men of God that'll take the word of God. Brauchen wir Männer Gottes, die das Wort Gottes nehmen. And underneath the unction and the anointing of the Holy Spirit of God. Und unter der Salbung des Heiligen Geistes. Stand and preach. Soll diese Männer stehen und predigen. The word of God. Das Wort Gottes. The pastor. Is the leader. Der Pastor ist der Leiter. Well, not only authoritative leadership, aber nicht nur die autoritative Leiterschaft, but a dedicated fellowship, sondern auch eine hingegebene Nachfolge. That's the people of God. Das macht das Volk Gottes aus. I'm just going to give you four quick principles. Und ich möchte euch vier kurze Prinzipien dazu geben. Because Pastor Rob said I only had 10 minutes to preach. Weil Pastor Robert gesagt, ich habe nur 10 Minuten, um zu predigen. And I've used up my 10 minutes. Und die 10 Minuten sind um. But if you look in verse 41, aber wenn euch den Vers 41 anseht, after the Bible is the light, Jesus is the Lord, and the pastor is the leader. Nachdem die Bibel das Licht ist, der Pastor der Leiter und Jesus der Herr ist. You're going to find out what the people did. Werdet ihr sehen, wie die Menschen reagiert haben. And you'll find it in verse 42. Und ihr seht es in Vers 42. The Bible says they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Es steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. And fellowship. Und in der Gemeinschaft. Breaking of bread. Im Brechen des Brotes. And in prayers. Und in den Gebeten. For a dedicated fellowship. Für eine hingegebene Nachfolge. There are four principles. Gibt es vier Prinzipien. Found in this verse. Und die werden alle in diesem Vers gefunden. Number one, the believers believed right. Erstens, die Gläubigen haben richtig geglaubt. They had Bible doctrine. Sie hatten Lehre aus der Bibel. We have something that's making its way into my country of America that's disturbing me. Es gibt etwas, das den Weg in die Gesellschaft meines Landes den Weg findet und das beunruhigt mich. And we've given it names. Und wir haben es benannt. We're calling it pluralistic salvation. Wir nennen es eine pluralistische Errettung. We're calling it a dual covenant. Wir nennen es einen zweifachen Bund. And other terms. Und es gibt noch mehr Bezeichnungen dafür. And what it means is, aber was es alles zusammen bedeutet, ist Folgendes. That Jesus is one way to heaven, dass Jesus ein Weg zum Himmel ist, but not the only way to heaven. Aber nicht der einzige Weg. I've got news for you. Und ich habe Neuigkeiten für euch. In my humble but most accurate opinion. In meiner demütigen, aber sehr akkuraten Meinung. Jesus is the only way to heaven. Ist Jesus der einzige Weg zum Himmel. In a church in Louisiana. Und in einer Gemeinde in Louisiana. Country of America, in meinem Land. I got a call some time ago. Ich bekam einen Anruf vor einiger Zeit. I'll be going back to that church next month. Und im nächsten Monat werde ich in diese Gemeinde zurückkehren. I go there every year. Jedes Jahr gehe ich dorthin. And one of the dear men called me on Wednesday afternoon. Und einer der Männer dort hat mich angerufen am Mittwochnachmittag. And he said, Dr. Long, I need to talk with you. Und er hat gesagt, Dr. Long, ich möchte mit Ihnen sprechen. We have thought it, we've suspected it, but now we know that one of our assistant staff members. Wir hatten es vermutet und wissen aber jetzt ganz sicher, dass einer unserer assistierenden Angestellten in der Gemeinde has been teaching that Jesus is one way to heaven, but there are other ways. Gelehrt hat, dass Jesus ein Weg zum Himmel ist, aber es gibt noch andere Wege. Now, folks, this is a Baptist church. Und das ist eine Baptistengemeinde. In the deep south of America, my country. Und das also tief im Süden auf meiner Seite von Amerika. I listen to this, dear brother. Und ich habe diesem Bruder zugehört. And then he made a mistake. Und dann hat er einen Fehler gemacht. He said to me, er hat mir gesagt, Dr. Long, do you have anything to suggest to us? Dr. Long, haben Sie irgendetwas, was Sie uns vorschlagen würden? Wrong question to the wrong person. Das war die falsche Frage an den falschen Mann gerichtet. I said, you know, Brother Bill, und ich hab, that doesn't matter. I answered this question quite like this. Ich habe diese Frage folgendermaßen beantwortet. I looked at my watch and I said it's 3 o'clock Eastern time, 2 o'clock your time. Und ich habe gesagt, es ist 3 Uhr östliche Zeit und 2 Uhr deine Zeit. I do not have any suggestions. Ich habe keine Vorschläge. But I can tell you what to do. Aber ich kann dir sagen, was du tun musst. I'm not suggesting anything. Ich schlage hier nichts vor. But I'm telling you what to do. Aber ich sage dir, was du tun sollst. Give him to 5 o'clock. Gib ihm bis 5 Uhr Zeit, to clear out his office, um sein Büro zu räumen, empty his desk, seinen Schreibtisch auszuräumen, leave the key on top of the desk, den Schlüssel auf dem Tisch liegen zu lassen, and before he gets out of the building, und bevor er aus dem Gebäude rausgeht, somebody sit down with him and show him the Roman road to salvation. Da soll sich jemand hinsetzen mit ihm und den Weg im Römerbrief zeigen, der zur Erlösung führt. Because I believe he needs to be born again. Denn ich glaube, er muss wiedergeboren werden. I want to tell you, folks, Bible doctrine, quickly. Number two, the believers had fellowship one with another. Also die Leute in der Gemeinde hatten auch die Gemeinschaft. You want to realize your dream? Du möchtest sehen, dass dein Traum Wirklichkeit wird? Then the believers will learn how to have fellowship one with another. Dann werden die Gläubigen lernen, wie man miteinander Gemeinschaft hat. Learn to love one another. Zu lernen, wie man einander liebt. I was about to say I never questioned my wife's love for me. Ich war fast daran zu sagen, ich stelle die Liebe meiner Frau nie in Frage. There've been times, you know, but I really don't question her love for me. Es gab Zeiten, aber grundsätzlich stelle ich ihre Liebe nicht in Frage. Now I realize how perfect I am. Ich weiß, wie perfekt ich bin. And how easy it is to live with me. Und wie sehr leicht es ist, mit mir zusammenzuleben. And how wonderful it must be for her life. Und wie wunderbar es für ihr Leben sein muss, mit mir zu leben. But for some reason, aber aus irgendeinem Grund, there are times, da gibt es Zeiten, that I irritate her. Da bringe ich sie aus der Fassung. I don't understand it. Ich verstehe es nicht. I realize the psychological flaws from her background. Ich verstehe die psychologischen Fehler ihrer Vergangenheit. And I'm helping her work through that. Und ich helfe ihr, das aufzuarbeiten. But it happened to me this morning. Aber heute Morgen ist mir das erst passiert. Here stands this preacher. Hier steht dieser Prediger. And this very day here in Austria. An diesem Tag hier in Österreich. It happened. Ist es eben passiert. I woke up about 2:30 in the morning. Ich bin ungefähr um 2:30 aufgewacht. And when I wake up, I get up. Und wenn ich aufwache, dann stehe ich auch auf. And I try to be as quiet as I can. Und ich versuche so leise wie möglich zu sein. Have you ever tried to unzip a briefcase very quietly? Habt ihr schon mal versucht, eine Tasche zu öffnen mit dem Reißverschluss? You do it just by a little bit. Man macht es eben ganz langsam, ein Stück, Zentimeter für Zentimeter. Then you're looking all around. You see, there was a book in that briefcase that I needed. Denn da war eben ein Buch in dieser Tasche und ich wollte dieses Buch haben. Because I'm going to go down to the lobby and study all morning. Denn ich wollte runtergehen ins Foyer und ein bisschen studieren. And then I heard this. Und dann habe ich Folgendes gehört. Ronnie, whatever you're getting, I hope you'll hurry up and shut that thing up. Ronnie, was immer du suchst, ich hoffe, du machst das schnell und schließt das Ding wieder. Now that wasn't kind at 2:30. Das war jetzt nicht sehr freundlich um 2:30 Uhr morgens. I'm doing the best I can. Ich tue ohnehin das Bestmögliche. So I get my book and also nehme ich mein Buch, my stuff and I go in the lobby. Mein Zeug und ich gehe runter ins Foyer. And about 6:30 I came back upstairs. Und um 6:30 Uhr gehe ich wieder hinauf ins Zimmer. She doesn't know this. Und sie weiß das nicht. I got a problem. Ich hatte ein Problem. My wife and I live in hotels, one right after another. Ja, meine Frau und ich, wir leben sehr viel in Hotels. And I forgot what room she was in. Und ich hatte vergessen, in welchem Zimmer sie war. You don't go knocking on people's door. Nun geht man nicht von Tür zu Tür und klopft bei den Leuten an. So I got this little plastic key thing. Also hatte ich diese kleine Plastikkarte. And I slip over to this door. Und ich gehe zu dieser einen Tür. And if the red light comes on, und wenn das rote Licht angeht, you're in the wrong room. Dann bist du im falschen Zimmer. So I go and I very quiet. I don't want these people on the other side of that door to hear this. Und ich wollte wirklich nicht, dass die Leute auf der anderen Seite der Tür das mitbekommen. I couldn't find where I left her. Aber ich konnte nicht mehr finden, wo sie war. I get up, I go back downstairs. Also ich gehe wieder runter. I head down. I go up to the desk. Ich gehe ja zur Rezeption. I said, sir, could you tell me what room Dr. Long is in? Herr, können Sie mir sagen, in welchem Zimmer Dr. Long wohnt? He said, why do you ask? Und er sagte, warum fragen Sie? Well, I need to know. Er sagte, naja, ich muss das wissen. He said, we don't give out that information. Er sagt, wir geben solche Informationen nicht weiter. I said, pal, you're about to, I'll tell you that. Er sagt, mein Lieber, Sie werden es aber trotzdem gleich tun. Because if you don't, they're gonna be trouble on the seventh floor. Denn wenn Sie es nicht tun, dann haben wir Schwierigkeiten im siebten Stock. I said, well, sir, I'm Dr. Long. I'm Ron Long. Nein, also ich bin Dr. Long. And then he did it. Und dann hat er es getan. Do you have some identification? Haben Sie irgendeinen Ausweis? No, man, I've been down here ever since about 2:30 in the morning. Nein, ich sitze schon seit 2:30 hier unten. But I do have a woman in that room. Aber ich habe eine Frau in diesem Zimmer. That if you'll call her, wenn Sie sie anrufen, it'll mean my life. Dann rettet das mir das Leben. But it'll get me back in the room. Dann kostet mich das Leben, aber ich komme wenigstens ins Zimmer rein. And he said, "That's you?" I said, "Yes, sir. I live gesagt, there." Das sind I'm Sie? Ja, ja, ich wohne dort. He told me what room number. Und hat mir dann die Zimmernummer verraten. And I'm not telling y'all because y'all would be there to upset me in the morning. Na, aber ich sag's euch nicht, damit ihr nicht vor der Tür steht. Watch. I said all that to say this. As wonderful as I am. So wunderbar wie ich bin. See, there are things that I still do that irritate her. Trotzdem gibt es Dinge, die sie irritieren. I don't understand why at 2:30 you get irritated at a man trying to open up a briefcase. Ich verstehe nicht, warum man sich über einen Mann 2:30 aufregen kann, der versucht, einen Koffer zu öffnen. And then knock it off the shelf on the floor. It's hard when it's dark. Und dann vom Tisch runterstößt. Es ist eben schwierig, wenn es dunkel ist. And I can't help it because I forgot what room I was in. Und ich kann doch auch nichts dafür, dass ich meine Zimmernummer vergesse. But watch this. We got a complete package. Aber schaut, wir haben ein komplettes Paket, wir zwei. I tell her sometimes when she gets to be a little rowdy. Ich sage ihr manchmal, wenn sie etwas unrund wird. I remind her I got papers on her. Ich sage, ich habe Schriftstücke, eine Unterschrift von ihr. See, when we were just kids, we signed a contract. Als wir noch Kinder waren, so gut wie Kinder waren, haben wir ein Stück Papier unterschrieben. And the contract meant, till death do us part. Und in diesem Vertrag steht, bis der Tod uns scheidet. And I want you to know, und ich möchte, dass ihr wisst, she has never threatened to divorce me. Sie hat noch nie gedroht, mich threatened zu scheiden. To kill me this morning, but not sie hat divorce mir gedroht, mich umzubringen, erst heute Morgen, aber nie, yeah, um mich zu scheiden. Why? Because we are one. And now look right here. Warum I said all of that to say this. Weil wir eins sind. Und ich habe das alles jetzt erwähnt, um Folgendes zu sagen. Hey folks, we're all different. Schaut mal, wir sind alle verschieden. We have different spiritual gifts. Wir haben verschiedene geistliche Gaben. We all look different. Wir schauen alle anders aus. Don't you thank God you don't have to look like Brian every day of your life? Dankt ihr nicht jeden Tag Gott, dass ihr nicht so aussieht wie Brian? We look different. But watch, we have one thing in common. Aber schaut, wir haben eine Sache gemeinsam. And that is who Jesus is. Und das ist, wer Jesus ist. And he says that brings us into a oneness. Und sagt, das bringt uns in eine Einheit. And I want to tell you in Jesus' name, I'm going to love you. Und ich möchte euch sagen, in Jesu Namen werde ich euch lieben. And in Jesus' name, I'm going to encourage you. Und in seinem Namen werde ich euch ermutigen. And in Jesus' name, I'm going to join hands with you to win this city to Jesus Christ. Und in seinem Namen werde ich mit euch die Hände erreichen, um diese Stadt für Jesus Christus zu gewinnen. Because he is the Lord. Weil der Herr ist. My wife and I were in Kenya. Meine Frau und ich, wir waren in Kenya. In November. Im November erst. We met with the former president of Kenya. Und wir haben uns getroffen mit dem ehemaligen Präsidenten von Kenya. He was president for 24 years. Er war 24 Jahre lang der Präsident. And we went in and was ushered in to have a 40-minute conversation with this man. Und wir wurden eingeladen, eine 40-minütige Unterhaltung mit diesem Mann zu führen. And you think you have it tough when she found out that I was going to meet the former president? Und ihr glaubt vielleicht, dass ihr es schwer habt, aber als sie herausgefunden hat, dass ich 40 Minuten mit dem Präsidenten sprechen würde. 2 days I heard how I was to conduct my behavior in the presence of that man. Da bekam ich 2 Tage lang einen Vortrag, wie ich mich in der Gegenwart dieses Mannes benehmen sollte. I heard stuff like this. Ich habe Sachen wie Folgendes gehört. Now, Ronnie, don't be too loud. Ronnie, sei nicht zu laut. Don't feel you have to dominate the conversation. Glaub nicht, dass du das Gespräch führen musst, dominieren musst. Let other people join in. Lass auch die anderen zu Wort kommen. And I knew they were going to give me tea out of these little tiny cups. Und ich wusste, dass man mir Tee servieren würde aus diesen winzigen kleinen Tassen. I can't get my big old fingers in those things. Aber ich kann meine dicken Finger nicht in den Henkel stecken. I heard that. Now please don't drop that cup when they're going to serve that. We were told they were. Gesagt, bitte lass die Tasse nicht fallen. Wir wussten, dass sowas serviert werden würde. I listened to all of my instructions. Und ich habe all meine Anweisungen zugehört. And then we met the president. Und dann haben wir den Präsidenten getroffen. He was a saved man, a born again man. Er war ein geretteter Mann, ein wiedergeborener Mensch. But I asked him a question. Aber ich habe ihm eine Frage gestellt. I said, sir, ich habe gesagt, Herr, I know the dilemma and the difficulties of Africa. Ich kenne das Dilemma und die Schwierigkeiten, die Afrika hat. I come every year. Ich komme jedes Jahr hierher. And I also know that in your country of Kenya. Und ich weiß auch, dass in Ihrem Land, in Kenia, 700 people a day die because of AIDS. 700 Menschen pro Tag an AIDS sterben. Sir, what do you see as the solution to your dilemma? Was sehen Sie als Problem für Ihre Schwierigkeiten? Sir, what is the answer to your problems of Africa? Was ist Ihre Antwort für die Probleme Afrikas? That man paused for a moment. Und dieser Mann machte eine kurze Pause. And then for the first time he stood up. Und dann zum ersten Mal stand er auf. He said the answer to our problems in Kenya. Und er sagte die Antwort für unsere Probleme in Kenia. As well as Africa. So wie für ganz Afrika. As well as the world. So wie eigentlich für die ganze Welt. It's in the person of Jesus Christ. Die Lösung liegt in der Person Jesu Christi. And Jesus is the only solution. Und Jesus ist die einzige Lösung. I want to tell you, that man was exactly right. Ich möchte euch sagen, ladies Mann and gentlemen, Jesus recht. Is the only answer. Jesus ist die einzige Antwort. On that we can agree, amen. Auf das können wir uns einigen. On that we can join hands, amen. Auf das hinauf können wir die Hände reichen. And with that in mind, we can attack this city in Jesus' name, amen. Und mit dem in Gedanken können wir diese Stadt für Jesus erobern. Then let's develop the attitude. Dann lasst uns auch die Einstellung dafür entwickeln. That I'm going to follow the leadership. Dass ich der Leiterschaft folgen werde, so that the fellowship will be as it should, damit die Gemeinschaft so sein kann, wie sie sein sollte, so that we might win some in this city to Christ. Damit einige für Christus in dieser Stadt gewonnen werden. Would you join with me as we pray? Würdet ihr mir bitte im Gebet folgen? Father, we thank you for this time of opening up the Word of God. Vater, wir danken dir für diese Zeit, wo wir dein Wort öffnen können. Lord, I want to thank you for the man of God. Und Herr, ich möchte für den Mann Gottes danken. Lord, we reaffirm this morning that the Bible is the light. Herr, wir bekennen es heute Morgen wieder, dass die Bibel das Licht ist. Jesus is the Lord. Dass Jesus der Herr ist. Pastor is the leader. Dass der Pastor der Leiter ist. And follow the and blessed Lord, the fellowship of this congregation. Und Herr, auch die Gemeinschaft dieser Gemeinde. We're gonna join together. Wir werden uns zusammenschließen. Hand in hand. Hand in Hand. That we might in Jesus' name. Damit wir in Jesu Namen. Make a difference here in this city of Vienna. Einen Unterschied machen mögen in dieser Stadt in Wien. Throughout Europe. In ganz Europa. And around the world. Und in der Welt. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen and amen.